Kapitel 68 Die Macht des Hohepriesters. Oben angekommen, stellten wir fest, dass die Tore der Festung sich geöffnet hatten. Sie war nicht sehr groß. Das gesamte untere Stockwerk wurde von einer niedrigen Halle mit zahlreichen Säulen eingenommen. Sofort kamen uns einige Tempelwächter, angeführt von einem weiteren apokalyptischen Templer, entgegen. Der Templer stürzte sich schreiend auf mich. Mit beiden Händen ließ er seine Klinge herabsausen und drehte sich dabei leicht. Ich duckte mich an dem Schlag vorbei und fuhr dem Templer mit einem geschickten Schnitt über die nun ungedeckte Seite. Der Besessene brach sofort zusammen. Meine Freunde hatten die Tempelwächter fast ebenso schnell überwunden. Wir durchquerten die niedrige Halle und traten auf der anderen Seite wieder aus der Festung. Ehrfürchtig blieben wir stehen. Was wir sahen, war überwältigend. Unglaublich, hörte ich Milton leise sagen. Wir standen in einer gewaltigen Höhle. Vor uns lag ein riesiger, gähnender Abgrund. Er war so tief, dass der Boden nicht auszumachen war. Auf der anderen Seite des Abgrunds hatte man eine gigantische, hellbraune Säule in die Wand der Höhle gehauen. Große, nach oben gebogene Dornen ragten aus den reich verzierten Wänden der Säule. Vor der Säule lag ein kleiner, gepflasterter Platz. Eine schmale Brücke mit großen, nach innen gebogenen Dornen an beiden Seiten verband den Platz mit der Rückwand der Festung. Wir standen staunend und mit offenen Mündern da. Es dauerte eine Weile, bis wir uns von diesem gewaltigen Anblick lösten und uns langsam in Bewegung setzten. Wir überquerten die Brücke und betraten den kleinen Platz. Eine einzige Person stand in dessen Mitte und kam nun langsam, schwer auf ihren Stab gestützt, auf uns zu. Es war ein untoter Schamane der Orks. Zahlreiche goldene Ketten und Ringe schmückten seinen Hals, seine Hand und seine Fußgelenke. Seine Kleidung war größtenteils verwest, wie die seiner Brüder, doch man konnte noch erahnen, dass sie einst wesentlich prächtiger gewesen war als die der anderen Schamanen. Umkehren müsst ihr hier, rief der Schamane mit tiefer Stimme. Niemand darf die Ruhe meines Meisters stören. Schief grinsend zog ich meine Klinge. Irrtum, dein Schläfer wird schon bald hellwach sein. Narren, geht, solange ihr noch könnt. Du wirst gleich nicht mehr gehen können. Ihr versteht nicht. Ihr habt meine Brüder Kasorg, Ashor und Unhild getötet, wie ich sehe. Du trägst ihre Schwerter auf deinem Rücken. Du trägst den Lichtbringer. Den Weltenspalter und die Zeitenklinge. Es ist euch nicht gelungen, meinen Bruder Uruk zu finden und ihm seinen Dämonenstreich zu entreißen. Doch das ist unwichtig. Ich weiß, ihr wollt auch mich töten, wollt meine Bannklinge. Mich aber könnt ihr nicht bezwingen. Kehrt um und verlasst den Tempel. Ich werde euch gehen lassen. Es macht keinen Unterschied mehr. Der Meister steht kurz vor dem Erwachen. Ihr braucht nicht gegen mich zu kämpfen. Es wäre ohnehin vergebens. Ich bin Krashvarak Arushat, Hohepriester Krushaks, mächtigster und oberster der fünf Brüder, Häuptling der Orak. Krushak selbst schützt mich und macht mich unsterblich. Sowas sagt ihr doch dauernd. Ich hatte keine Zweifel daran, dass dieser Schamane ebenso unsterblich war, wie es Gornahanes gewesen war. Also ließ ich mein Schwert auf ihn hinabsausen. Es fuhr durch ihn hindurch, doch blieb keine Wunde zurück, nicht der kleinste Schnitt. Gorn rammte dem Untoten seine Axt in die Brust, doch auch sie konnte ihm nichts anhaben. Der Schamane bewegte sich nicht von der Stelle. Er stand einfach da, auf seinen Stab gestützt. Auch ein Feuerball Miltons verpuffte einfach an seinem Körper. Langsam zog der Schamane sein Schwert und hob seinen Stab. Narren, nun werdet ihr sterben! Der Erzbrocken an der Spitze seines Stabes begann zu glühen. Dann trat eine Wolke aus schwarzem Rauch daraus hervor und flog in meine Richtung. Ich wich ihr aus. Flieht! Wir wandten uns um und rannten die Brücke entlang. Der Schamane folgte uns langsam, fast gemächlich. Jedoch immer wieder schwarze Wolken in unsere Richtung schießend. Das ist Belia-Magie! Lasst euch nicht davon treffen, sonst seid ihr sofort tot! Mir fiel etwas ein. Was ist mit deiner Exorzismus-Rune? Der Wächter unter dem Stonehenge war auch gegen alles andere immun. Gute Idee! Rief Milton und kramte in seiner Tasche. Wir hatten das Ende der Brücke erreicht und blieben stehen. Der Schamane war wesentlich langsamer als wir. Milton hatte seine Rune gefunden und aktivierte sie nun. Jungs, ich glaube, wir kriegen Besuch. Ich wandte den Kopf. Vom Dach der Festung strömten Untote über zwei Treppen in die niedrige Halle und von dort aus in unsere Richtung. Es waren zu viele. Milton, beeil dich! Der junge Magier antwortete nicht. Konzentriert und mit zusammengekniffenen Brauen blickte er auf den Schamanen. In seinen Händen formte sich eine goldene Kugel, die immer größer wurde. Dann schoss Milton. Mit einem Zischen flog die Kugel durch die Luft. Sie traf den Schamanen mitten auf die Brust. Eine winzige Sekunde schien das Licht dort zu verharren, dann löste sich die Kugel auf. Das Licht jedoch breitete sich in Form einer Welle über den ganzen Körper des Untoten aus und verschwand dann. Eine Sekunde stand er reglos da. Dann setzte er sich wieder in Bewegung. Was? Aber das ist unmöglich! Das ist jetzt egal! Lauf! Diego hatte Miltons Hand gepackt und schleifte ihn mit sich. Wir anderen waren bereits losgerannt. Wir liefen durch die Festung, vorbei an den heranströmenden Untoten und gelangten so wieder in die Höhle mit der großen Grube. Wir wollten uns schon nach links wenden und in den Gang laufen, aus dem wir gekommen waren, als einige Untote uns den Weg versperrten. Wo sollen wir lang? Rief Lester verzweifelt und mit hysterischer Stimme. Hastig warf ich den Kopf hin und her, blickte in alle Richtungen. Es gab nur noch einen Weg. Folgt mir! Über die grob in den Fels gehauenen Treppen sprang ich in die Grube hinab. Meine Freunde folgten mir. Wir rannten in einen der Tunnel. Die Untoten folgten uns. Wir rannten immer weiter, ohne uns umzublicken. Hier unten gab es ein kleines Labyrinth von Gängen, die man wohl in großer Eile und ohne viel Umsicht gegraben hatte. Zu beiden Seiten der Gänge lagen winzige Höhlen, kaum größer als die Hütten des alten Lagers. Wir verloren völlig die Orientierung. Wie sollten wir nur je wieder hier herausfinden? Doch erst einmal mussten wir unsere Verfolger abhängen. Einige hatten die Verfolgung scheinbar aufgegeben, darunter glücklicherweise auch der Hohepriester. Doch noch immer wurden wir von einer Herde Untoter verfolgt. Plötzlich hörte ich ein wohlbekanntes Kratzen und Schaben und ich hatte eine Idee. Hier entlang! Wir rannten in Richtung des Kratzens. Und als wir um eine Ecke bogen, kamen wir in einen Gang, dessen Wände von dicken Spinnenweben überzogen waren. Drei Crawler-Arbeiter krabbelten aufgeschreckt davon. Wir rannten weiter, die Untoten hinter uns. Es dauerte nicht lange, da kamen uns die ersten Krieger entgegen und griffen an. Weiter! Wir rannten an den Minecrawlern vorbei, beachteten sie gar nicht. Schon kamen die Untoten. Sie und die Crawler stürzten sich aufeinander. Weitere Minecrawler kamen in unsere Richtung gekrabbelt. Die meisten liefen an uns vorbei in Richtung der Untoten, doch einige griffen uns an. Nun blieben wir stehen, um uns zu verteidigen. Doch noch während wir diese Crawler töteten, kamen schon die nächsten. Da rein! Ich wandte den Kopf. Meine Freunde rannten in einen kleinen Seitentunnel. Schnell folgte ich ihnen. Wir rannten ziellos durch die Gänge, bis wir endlich die kämpfenden Untoten und Minecrawler so weit hinter uns gelassen hatten, dass wir sie nicht mehr hörten. Erschöpft sanken wir in eine der kleinen Höhlen am Rande des Ganges zusammen. Heilige Scheiße! Wie sollen wir diesen Schamanen nur besiegen? Keine Ahnung. Aber was mich im Augenblick mehr interessiert ist, wo wir hier sind, oder vielmehr, wo wir hier rauskommen. Ich glaube, in diesen kleinen Höhlen haben die Sklaven während des Tempelbaus geschlafen. Die Untoten haben diese Gänge aber nicht bewacht und irgendwann haben die Minecrawler sie übernommen. Minecrawler und Untote sind sich wohl nie in die Quere gekommen. Bis jetzt. Also, wie geht es jetzt weiter? Lester blickte mich fragend an. Ich saß schweigend da. Dann erhob ich mich. Milton, du machst erstmal Licht. Dann schauen wir, ob es einen anderen Weg aus diesen Gängen gibt. Der junge Magier tat, wie ihm geheißen. Als das Licht über uns erstrahlte, brachen wir wieder auf. Das war Kapitel 68. Die Macht des Hohepriesters.